Der Skandal rund um Caritas hat viele Leute zu Lützeburg zum Nachdenken gebracht. Dabei geht es an erster Linie um den Verlust von über 60 Millionen Euro. Aber auch um die Frage, wie groß Organisationen, die Sozialdienste für die Stadt oder die Gemeinde leisten, geregelt sollten sein. Caritas war eine von den größten sozialen Organisationen am Land und hat nur dem Rechtsmodell von einer ASBL, einer Association sans but lucratif, operiert, die seit 1928 zu Lützeburg gesetzlich verankert sind. Seit 2016 gibt es zu Lützeburg aber auch illegale Kader für sogenannte Sissen, Société d'Impact Sociétalen. Sissen verfolgen, genau wie viele ASBLen, Ziel von sozialem Impact, ohne Gewinn für die Aktionäre. Historisch bedingt sind die ASBLen zu Lützeburg die gängige legale Kader für Organisationen, die für das allgemeine Wohl schaffen. Diese Kader erlaubt Vereine und Hilfsorganisationen, ohne Profitinteresse für ihre Mitglieder zu agieren und das Wohl von der Gesellschaft an den Mittelpunkt zu stellen. Viele Organisationen funktionieren ganz erfolgreich in diesem Modell und leisten einen wichtigen Beitrag zur sozialen Kohäsion. Wir wollen so Organisationen wissen und aufhängen, mit Millionenbeträgen am zweistelligen Bereich zu schaffen, stellt sich die Frage, ob den ASBL-Kader noch immer der richtige ist oder ob er in gewissen Situationen an seine Grenzen stößt. Hier könnte das SIS-Modell eine interessante Alternative darstellen. Diese wird speziell für soziale Unternehmen entwickelt, die sozialen Impact als Hauptziel verfolgen und finanziell Know-how schaffen, an dem potenziell Gewinner reinvestiert gehen, für die soziale Mission von der Gesellschaft zu unterstützen. Die Gouvernance-Struktur und Finanzen von einer SIS sind streng reglementiert und kontrolliert. Einer zentralen Unterschiede zu ASBLen sind die Obligationen für regelmäßige sozialen Impact-Rapporten in der Stadt, die dokumentieren, wie SIS hier Sozialziele erreicht wird, und die fixierte legale Plafond auf Zahlern oder andere Remunerationen, die dürfen ausbezahlt gehen. Das SIS-Modell soll sicherstellen, dass die Organisationen hier Sozialmission als Hauptziel verfolgen, für positiven Impact auf die Gesellschaft zu haben. Die Lützeburger Regierung hat viel Erfahrung gemacht, für das SIS-Modell zu entwickeln und Führung zu treiben. Aber bis jetzt ist dieses Modell noch nicht so richtig bekannt. Vielleicht wäre es in der Zeit, dieses Modell mehr stark an den Fokus zu rücken, besonders wenn es um große Sozialdienstleistungsservice geht. Diese Überlegungen sollen nicht den ASBL-Modell vorstellen, den hat sich über viele Jahre bewiesen. Aber gerade jetzt, an einer Zeit, wo das Vertrauen an Sozial-Impact-Organisationen aufgeschlagen ist, könnte es sich lohnen, auch über andere Modelle nachzudenken. Das SIS-Modell bietet eine Alternative, die auf Transparenz an der Verwaltung und dem sozialen Impact setzt. Ob diese Weg für große Sozialorganisationen zu Lützeburg der richtige ist, bleibt ab. Aber es wäre eine Überlegung wert.